Abschnitt 26 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Bei den Heizern des Riesendampfers. An Bord der Vaterland, 2. Juni 1914. Wir fallen in die Unterwelt, den regulierten Fall des Fahrstuhls. Hasserfüllt und fürchterlich hören wir es aus der Tiefe dringen, in die wir sinken. Immer unheimlicher und unerträglicher wird die Glut. Die 10. Station ist die Endstation des Lifts, aber wir sind noch lange nicht unten. Erst im Vorraum sind wir der Teufelsküche. Höllenhunde in glattschwarzem Fell scharren und stampfen und knurren und belfern in grausam gleichförmigem Takt. Und bläulicher Schweiß tropft aus ihren Poren, ihren Nüstern. Festgeschmiedet sind die stählernen Ungetüme da, die ihre Wut verdampfen, die sich in kosmischen Geschwindigkeiten um ihre Achse drehen, ewig um ihre Achse, 180 Mal in der Minute. Sie müssen sich bewegen, denn sie bewachen das Reich der Verdammnis, das unter ihnen ist. Und sie sind selbst gut bewacht und genau kontrolliert. Die zitternden Zeiger hinter halbkreisförmigen Scheiben würden es denunzieren, die starren roten Ochsenaugen an den Wänden würden es verlöschend verraten, und die Ventile würden Hilfe herbeipfeifen, wenn in diesen seelenlosen Lebewesen ein Gedanke an Auflehnung keimte. Der Mensch weiß sich zu schützen gegen die Kolosse, die für ihn arbeiten, er schützt sich durch ihresgleichen. Und als wir die Maschinenseele durchwandert haben, vorbei an Vorwärtsturbinen und Rückwärtsturbinen, an beschaufelten Rädern und beschaufelten Trommeln, an 61.000 Wellenpferdestärken, geht es noch tiefer hinab. Steil und eng ist der eiserne Stufenweg. Wir tun besser, rückwärts zu gehen, um nicht kopfüber hinunterzustürzen. Die Geländerstange der Treppe können wir nicht mit bloßen Händen berühren, denn sie glüht. Je weiter wir tappen, desto heißer schlägt es uns um Stirn, Wangen und Hals, desto schwerer ringt sich der Atem aus dem Munde. Die Leiter endet, wir betreten Boden. Unsere gemarterten Augen sehen schwarze Dämonen, die schattenhaft aus Wänden treten und in Wänden verschwinden. Von Zeit zu Zeit peitscht uns ein gelbroter Lichtstrahl und aus grauem Höllenrachen springt eine Feuerwelle hervor, uns zum Bewusstsein bringend, dass wir Gerösteten noch immer nicht unempfindlich gegen Hitze sind. Wehe der Seele, die hier brät. 55 Meter unterhalb der Oberkante des Schornsteins stehen wir, an der Heckseite, im Kesselraum Nummer 4. Dieser Raum hat zwei breite Hauptstraßen von je 30 Meter Länge und vier enge Seitengassen je 25 Meter lang. Kein Raum also, sondern ein Stadtviertel. 12 Wolkenkratzer, die Kessel. Den beiden breiten Avenuen sind die Fronten zugekehrt und von hier aus führen in jedes Gebäude drei mächtige Tore, in der schlichten Sprache des Technikers Feuerlöcher genannt. Es gibt vier Kesselräume, nur der dem Bug zugekehrte hat nicht 12, sondern bloß 10 dieser Hochöfen. 46 haushohe Kessel mit 3x46 hungrigen Mäulern. 200 Meter hat man geradewegs vom Anfang bis zum Ende dieses Massenquartiers von Kohle, Stahl, Staub, Ruß und Feuer zu durchmessen. Keine Nachtruhe gibt es. Schon im Hafen wurden die unermesslich großen Bunker außenbords gefüllt. Ein ganzes Bergwerk versenkte sich donnernd hierher. 8.364 Tonnen und noch eine Notreserve von 493 Tonnen. 20 Stunden brauchten die Kohlenelevatoren dazu. Dann begann für 200 Heizer und für 200 Trimmer das Kesseltreiben, die Arbeit, ihre eigene Werkstätte in eine Höllenlandschaft zu verwandeln. Hinabstürzt aus den Bunkern das schwarze Gestein in stählerne Schubkarren, die nun beladen zwischen den Kesseln schwanken. Es geht zu den Feuern. Die Glocke schrillt. 5-mal in der Stunde schrillt sie. Das ist das Knurren des Magens, das ist das Zeichen zur Fütterung, das ist hier die Musik. Kohorten nackter Heizer greifen mit ihren Schaufeln in die Kohle und stoßen sie dem gierigen Tier zwischen die Lefzen. In beiden Unterkesseln, in den Röhren und bald auch im Oberkessel siedet das Wasser. Dampf wallt auf und man hört, wie er oben im Maschinenraum die Speichen der Räder bewegt, wie die Turbinen, die vier Wellen und die vier Schrauben mit den Kräften von 60.000 Pferden zu atmen, zu leben und zu toben beginnen. Die Gestalten am Ofen sind schwarz, schwarz wie alles ringsumher. Nur wenn sich das eiserne Gebiss des Kessels klaffend zu neuer Mahlzeit öffnet, wenn der Heizer mit der 4 Meter langen Durchstoßbrücke das Feuer glatt über den Rost streicht oder wenn er mit der Schleuse alle 4 Stunden die Schlacke aufbricht und Asche forträumt, dann fällt rotes Licht auf seine Stirn, nur dann sieht man weiße Streifen um seine Augen und an seinen Mundwinkeln und man erkennt, dass diese Kohlenformation ein Mensch ist. Sein Oberkörper ist waagrecht vorgeneigt, sein Unterkörper ist zum Sprung nach hinten bereit. So, zurückweichend, vorwärtsstrebend, kämpfen Gladiatoren. Der Speer fährt in den Schlund des Molochs, aus dem giftiger Odem faucht. Schon wirft sich das Ungeheuer empor. Da klappt die Tür des Zwingers zu und hinter ihr hört man ohnmächtiges Stöhnen. Es wird wieder dunkel in den Straßen der Dampffabrik. Pause. Silhouetten huschen vorbei. Wenn unmittelbar vor uns ein Arbeiter stehen bleibt oder sich zu Boden kauert, gleicht er einem schwarzen Stalagmiten. Die Trimmer schippen wieder in ihre Karren, die Feuer toben in ihren Kottern, sie zermalmen die Kohle, da ihnen der Mensch entging. Funken taumeln schräg durch das Düster, doch die Verzweiflung erstickt sie sofort. Der Heizer darf jetzt eine Luftdusche nehmen. Er tritt im Stollen einige Schritte zur Seite unter die Öffnung des Ventilators und ein wirbelnder Windzug lockert die an die Stirn geklebten Haare und lässt sie flattern. 6 solcher Lüftungsmaschinen sind da, jede hat 250 Pferdestärken. Ihnen ist es zu danken, dass man nicht versenkt wird, aber sie können die Luft nicht kühlen, nicht verhindern, dass Stufen und Karren und Geländer glühend und die Arbeiter schweißdurchtränkt sind. Was will selbst diese Menge frischer Meeresluft gegen den Samum ausrichten, der sich aus den täglichen 1300 Tonnen brennender Kohle erhebt? Die Kessel sind besser daran. 4 Gebläse von 2200 Pferdekräften führen ihnen Verbrennungsluft zu. Während der Ascheejektor Schutt und Schlacke schluckt, um sie in den Ozean zu kotzen, packen unsichtbare Schläuche die Rauchmassen, schleppen sie durch Kasematten und Kanäle rings um die Schiffswand bis hinauf in die 3 ockergelben Riesenschornsteine, die das Wahrzeichen des Schiffes sind. Die Schlote aber, die hohen Herrschaften, ziehen den Rauch behaglich ein und paffen ihn in die Luft. Oberhalb des Kesselraums bewegen sich die Kolben der beiden Zentrifugalpumpen auf und nieder, dass der Dampf nicht verloren gehe, wenn er seine Pflicht getan. Er muss wieder in neue Arbeit. Kaum ist er aus den Druckturbinen ausgetreten, braust er in die Kondensatoren, wo er niedergeschlagen wird. Dieses wiedergewonnene Kondensat wird in den Druckvorwärmern auf eine Temperatur von 120 Grad gebracht und durch Speisepumpen zurück zu den Kesseln gedrängt, wo es neuerdings verdampft. Und der bereits einmal ausgeatmete Dampf strömt abermals in die Turbinen, sorgt dafür, dass deren Leben nicht erlöscht. Freilich, nicht alles vom kostbaren Dampf kann ewig erhalten bleiben. Durch Leckage und Undichtigkeit geht Quantität verloren. Da wird denn in den Evaporatoren destilliertes Ersatzwasser aus Seewasser erzeugt und dem Kondensat zugeführt. Ewig jedoch steht der Heizer an der Feuerung und schiebt dem nimmersatten Raubtier neues und neues Futter zu. Nach je 4 Stunden dürfen die Feuermänner aus der Arena treten, von der anderen Schicht abgelöst. 4 Stunden später geht es wieder los, wie beim 6-Tage-Rennen. Auch die Überfahrt dauert 6 Tage. In der Arbeitspause duschen oben in den Badesälen die Abgelösten und legen Wäsche an. Dann trinken sie ein Glas Bier und klettern auf ihr Lager. Es sind deutsche Arbeiter, keine Neger oder Chinesen, die unten im Kohlenbereich zu Kohle werden. Erfüllt die Glut der Kessel sie mit Glut? Erregt sie der Takt der Bewegung zur Bewegung? Ruft sie der Kampf zum Kampf? Hat der Pfiff ein Echo in ihnen, der Pfiff, der keine Unterbrechung zulässt bei ihrer Arbeit im Fieberbereich? Sie spülen den Kohlenstaub mit einem Glas Bier hinunter und schlafen. Ende von Abschnitt 26.